Bayern. In der Nacht etwas Schnee, Abkühlung auf minus 2 bis minus 9 Grad. Morgen wechselhaft, am Vormittag in Nord- und Ostbayern vereinzelt Schnee. Höchstwerte minus 5 bis plus 2 Grad. Soweit die Nachrichten, es ist 20 Uhr und 3 Minuten. Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen heute das Krimi-Hörspiel »Der Mörder klingelt nicht« von Hans Häusler. Als der Kriminalschriftsteller Hans Hartog einen dubiosen Anruf von einem Unbekannten erhält, steckt er ungewollt mitten in einem gefährlichen Fall. »Der Mörder klingelt nicht« – ein Kriminalhörspiel von Hans Häusler. Regie Günther Sauer. Hartog. Hier spricht Max. Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. Sie kennen mich? Ja. Ich bin Ihnen einmal auf dem Jerusalemer Friedhof begegnet. Auf dem Friedhof? Ja, am Grab von E.T.A. Hoffmann. Sie haben den Schmetterling betrachtet auf seinem Grabstein. Der Schmetterling. Ich weiß immer noch nicht, was er bedeutet. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Europäer und einem Asiaten? Nein, den kenne ich nicht. Stellen Sie sich vor, Sie gehen am Meer spazieren. Plötzlich sehen Sie vor sich auf dem Strand eine rote Rose, einen Spazierstock und einen schwarzen Hut liegen. Ein Europäer würde Sie sofort fragen, woher die Sachen kommen und wem sie gehören. Einen Asiaten interessiert das nicht. Der würde fragen, was hat das zu bedeuten? Für ihn wären diese Sachen eine Botschaft des Meeres. Und er würde versuchen herauszufinden, was ihm das Meer damit sagen will. Ich vermute, dass Sie ein Skorpion sind. Was bin ich? Ich vermute, dass Sie im Sternbild des Skorpions geboren sind. Stimmt. Wie kommen Sie darauf? Ich habe Ihre Bücher gelesen. Der Tod fasziniert Sie und Sie wissen ja, der Skorpion wohnt im achten Haus, im Haus des Todes. Man begegnet ihm oft auf Friedhöfen. Außerdem müssen Sie wissen, dass ich ein Fisch bin und Sie wissen doch, was einen Fisch mit einem Skorpion verbindet. Nein, das weiß ich nicht. Warum haben Sie noch nicht aufgelegt? Das kann ich ja noch tun. Nein, das werden Sie nicht tun. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich habe Angst. So. Sie haben Angst? Ja. Man hat versucht, mich umzubringen. So. Man wollte sich umbringen. Aber warum? Weil ich weiß, dass man Bellarmino ermordet hat. Wer ist Bellarmino? Bellarmino ist nur sein Künstlername. Richtig heißt er Bernhard Stutenbecker. Bellarmino, ja. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, er war früher mal Pianist. Woher wissen Sie, dass man diesen Bellarmino ermordet hat? Weil man auch mich umbringen wollte. Das verstehe ich nicht. Aber das ist doch ganz einfach. Ich weiß, dass man Bellarmino ermordet hat. Deshalb muss man auch mich umbringen. Warum gehen Sie nicht zur Polizei? Ach, für die Polizei ist es ein Selbstmord. Bellarmino soll sich selbst erschossen haben. Man hat ihn mit der Pistole in der Hand, auf der nur seine Fingerabdrücke waren, in der Bar seines Bruders gefunden. Ich weiß aber immer noch nicht, warum Sie mir das erzählen und nicht... Sie sind doch Schriftsteller. Ja. Und? Sie schreiben Kriminalromane. Nicht nur. Wann haben Sie Geburtstag? Das wissen Sie doch schon. Im Oktober. Ich meine, an welchem Tag? Am 29. Oktober. Im selben Monat wie Dostojewski und Camus. Ja und? Typische Skorpione. Der Tod hat sie fasziniert. Vor allem der gewaltsame Tod. Beide waren latente Selbstmörder. Sie beschäftigen sich viel mit Astrologie? Sie nicht. Nein, ich nehme Sie zur Kenntnis, das ist alles. Sagen Sie mal, haben Sie eine Ahnung, was das Motiv für den Mord an diesem Bellarmino war? Nein. Aber Sie haben irgendwelche Beweise für Ihre Behauptung? Ich habe ihm vor seinem Tod ein Horoskop gestellt. Ein Selbstmord war da nicht drin, aber Mord. Und was wollen Sie von mir? Sie sollen mir helfen, den Mörder zu finden. Dazu muss ich das Motiv kennen. Ich würde Ihnen raten, umgekehrt vorzugehen. Warum? Weil Sie nicht viel Zeit haben. Wie soll ich das verstehen? Wenn der Mörder erfährt, dass Sie sich des Falles angenommen haben. Von wem soll er denn das erfahren? Von mir. Von Ihnen? Dann kennen Sie ja den Mörder. Nein, aber ich habe einen Verdacht. Sie haben einen Verdacht? Aber ich möchte jetzt noch nicht darüber sprechen. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass der Mörder sein Opfer sehr gut kennen musste. Und bevor ich jetzt mit Ihnen weiterrede, möchte ich wissen, was Sie damit bezwecken, mich in diesen Fall mit hineinzuziehen. Ganz einfach. Ich will den Mörder von mir ablenken. Das verstehe ich nicht. Solange der Mörder weiß, dass ich der Einzige bin, der nicht an Selbstmord glaubt, wird er versuchen, mich umzubringen. Wenn aber weiß, dass Sie, ein bekannter Schriftsteller, sich des Falles angenommen haben, dann wird es für ihn schon schwieriger. Also ich möchte noch mal mit aller Klarheit betonen, dass ich bisher noch nicht, wie Sie behaupten, mich des Falles angenommen habe. Ihnen wird gar nichts anderes übrig bleiben. Da irren Sie sich aber. Warum legen Sie nicht auf? Warum? Sie stecken schon viel tiefer in dem Fall drin, als Sie es wahrhaben wollen. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, stützen Sie Ihren Verdacht, dass es sich um einen Mord und nicht um einen Selbstmord handelt, nur auf die Tatsache, dass man Sie umbringen wollte und dass Sie dem Opfer vor seinem Tod ein Horoskop gestellt haben. Ja. Der konkrete Ansatz, Ihre Vermutung nachzuprüfen, wäre also der Mordversuch an Ihnen. Wenn ich davon ausgehe, dass das, was Sie mir sagen, stimmt, wenn man also versucht hat, Sie umzubringen, dann muss der mutmaßliche Mörder von Ihrem Mordverdacht erfahren haben. Durch was? Ich vermute, dass der Mörder das Horoskop gefunden hat, das ich ihm ein paar Tage, bevor er ermordet worden ist, gestellt habe. Auf dem Horoskop war mein Name und meine Adresse. Haben Sie Ihre Wohnung gewechselt? Ja, sofort. Trotzdem begreife ich nicht, warum der Mörder Sie umbringen wollte. Wenn der Selbstmord für die Polizei feststeht, da kann doch der Mörder, wenn es einen gibt, ganz gelassen sein. Objektiv gesehen haben Sie recht. Subjektiv gesehen kann ich mir vorstellen, wird es für einen Mörder unerträglich sein zu wissen, dass da jemand ist, der nicht an den Selbstmord glaubt. Und die meisten Menschen, auch wenn sie es nicht zugeben, nehmen Horoskope sehr ernst. Wann hat man versucht, Sie umzubringen? Gestern Nacht. Ich kam aus dem Haus und wollte über die Straße. Es war stockdunkel. Plötzlich näherte sich ein Wagen mit hoher Geschwindigkeit. Ich konnte ihn nur hören. Sehen konnte ich nichts. Kurz vor mir blendete er plötzlich auf. Ich konnte mich gerade noch mit einem Riesensprung in Sicherheit bringen. Ist der Wagen wieder zurückgekommen? Nein. Was wollen Sie jetzt tun? Ich habe mich gut versteckt und werde die Verdächtigen im Auge behalten. Das ist immer der beste Schutz. Ich werde beobachten und mich nicht beobachten lassen. Und hier, aus meinem Versteck, werde ich Ihnen helfen, den Mörder zu finden. Und wie stellen Sie sich das vor? Sie müssen ihn finden, bevor er Sie findet. Was kann ich tun? Ich habe hier eine Liste mit Namen und Telefonnummern. Hm? Seine Angehörigen und seine Freunde. Fangen Sie am besten in seiner nächsten Umgebung an, bei seiner Frau. Na, geben Sie mir die Nummern. Ihr Name ist Patricia Stutenbecker und Ihre Nummer ist 242498. 242498. Wenn ich Ihnen noch einen guten Rat geben darf, sagen Sie niemandem, wer Sie sind und geben Sie auch niemandem Ihre Telefonnummer. Und woher haben Sie meine Nummer? Ich stehe nicht im Telefonbuch. Ich habe alle Nummern, die in Ihren Büchern vorkommen, durchprobiert. Sie sind ja raffiniert. Darauf wäre ich nicht gekommen. Ja. Ich rufe Sie später wieder an. Gut. Ja, wer ist da? Entschuldigen Sie, dass ich noch so spät... Mit wem spreche ich? Ich rufe Sie an, weil ich... Mit wem spreche ich? Ich habe Ihre Nummer... Wenn Sie mit mir sprechen wollen, müssen Sie mir sagen, wer Sie sind. Ich bin... Ja? Ich habe Ihre Telefonnummer von jemandem bekommen, der mir gesagt hat, dass man Ihren Mann ermordet hat. Mein Mann hat Selbstmord begangen. Warum? Warum? Ja, warum hat Ihr Mann Selbstmord begangen? Sagen Sie mal, was geht Sie das an? Man hat mir gegenüber die Vermutung geäußert, dass Ihr Mann ermordet worden ist und nicht, wie alle glauben, Selbstmord begangen hat. Wer hat das behauptet? Ein anonymer Anrufer. Und das glauben Sie? Wissen Sie, ich habe so ein unbestimmtes Gefühl. Oh, ein Mann, der auf seine Gefühle achtet. Bitte? Die meisten Männer halten doch nichts von Gefühlen. Warum weichen Sie meiner Frage aus? Weil ich keine Lust habe, mich mit Ihnen über den Selbstmord meines Mannes zu unterhalten. Außerdem stören Sie mich im Augenblick. Ich störe Sie? Ja, ich lese gerade ein spannendes Buch. Sie lesen? Ach, was lesen Sie denn gerade? Ich lese einen Krimi. Ich bin ein leidenschaftlicher Krimi-Leser. Ach ja? Lesen Sie auch Krimis? Nein, ich glaube, dafür bin ich zu ungeduldig. Wissen Sie, was ich mich die ganze Zeit frage? Nein. Warum ich trotzdem mit Ihnen rede, obwohl Sie mir Ihren Namen nicht sagen? Wer sind Sie? Das... kann ich Ihnen noch nicht sagen. Was wollen Sie von mir? Ich will von Ihnen wissen, warum Ihr Mann Selbstmord begangen hat. Das ist eine lange Geschichte. Er hat immer getan, was er wollte. Er war unberechenbar. Hatten Sie Angst vor ihm? Ob Sie Angst hatten? Er war seine eigene Gesellschaft. Er brauchte niemanden, auch mich nicht. Sagen Sie, haben Sie Ihren Mann... Nein, ich möchte jetzt nichts mehr sagen. Bitte, nur noch eine Frage. Nein, ich möchte jetzt nicht mehr mit Ihnen sprechen. Ja? Na, was hat sie gesagt? Sagen Sie mal, woher wissen Sie, dass ich mit ihr gesprochen habe? Bei Ihnen war besetzt die ganze Zeit. Glauben Sie, dass sie Ihren Mann umgebracht hat? Das weiß ich nicht. Er war unberechenbar, hat sie gesagt. Er war keinem Menschen gebraucht, auch Sie nicht. Sie hatte ein Verhältnis mit seinem Bruder Harry. Sagen Sie mal, woher wissen Sie das eigentlich alles? Ich bin ein guter Beobachter, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Die Menschen sind entweder Jäger, Sammler oder Bauern. Ich bin ein Jäger und ich jage mit den Augen. Und Sie? Was sind Sie? Ein Mann, der Krimis schreibt, muss doch ein Sammler sein. Ich mag solche kategorischen Einteilungen nicht. Sagen Sie mir lieber, wo hat man denn diesen Bellarmino gefunden? Im Mondschein. Wo? So heißt die Bar, die seinem Bruder gehört. Wer hat ihn dort gefunden? Die Reinemacher-Frau. Wie heißt sie? Frau Kablitz. Wenn Sie mit ihr sprechen wollen, ich kann Ihnen Ihre Nummer geben. Ja, bitte tun Sie das. 78-111-21. 78-111-21? Ja, ich rufe Sie wieder an. Ich könnte ja auch Sie anrufen. Nein, ich werde Sie anrufen. Sie macht 111. 2. Ja? Hey, du. Was ist denn los mit dir? Was soll denn mit mir los sein? Ich arbeite. Schreibst du einen neuen Krimi? Nein. Oder doch, das weiß ich im Augenblick nicht ganz genau. Was ist denn los mit dir? Man kommt überhaupt nicht mehr an dich ran. Du, und außerdem ist dein Telefon unentwegt besetzt. Mit wem telefonierst du denn dauernd? Ich glaube, ich muss mal vorbeikommen, sonst verwahrlost du mir zu sehr, wenn du so viel allein bist. Sag mal, Karin, findest du auch, dass ich ein Sammler bin? Wie kommst du denn darauf? Na, du weißt doch, es gibt so eine Theorie, die Menschen in Bauern, Sammler und Jäger einteilt. Für was würdest du mich halten? Für einen Bauern. Weil du manchmal so stur bist. Ach, ja. Du, Karin, warum leben wir eigentlich nicht zusammen? Weil ich keine Bäuerin sein will. Ja. Sag mal, Hans, was ist denn wirklich mit dir los? Was soll mit mir los sein? Ach, wenn du schreibst, bist du nicht zu ertragen. Meldest du dich, wenn es wieder vorbei ist? Ja, das mache ich. Du, übrigens, ich habe wieder eine Katze. Er ist Bering King. Ein schöner Name, nicht? Kann auch sprechen. Bering King. Bering King. Ja, komm mal hier. Komm mal hier. Du bist eine Hexe. Nur eine Hexe kann so ein Ungeheuer wie dich lieben. Du, bitte, ich muss jetzt weiterarbeiten. Musst du das? Ja, das muss ich. Na, dann arbeite mal schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Ja, wer ist denn da? Mein Name ist... Na, wie denn du? Ich rufe an, weil man mir gesagt hat, dass Sie ihn gefunden haben. Ja, ich weiß. Ich habe schon auf Ihren Anruf gewartet. So? Ja. Vorhin hat mich seine Witwe bei mir angerufen. Die wollte wissen, ob mir jemand angerufen hat, wegen dem Tod von ihrem Mann. Also meiner Meinung nach ist der nicht von alleine gestorben. So, Frau Stutenbecker hat Sie angerufen? Ja. Ich sage Ihnen, die weiß mehr als alle anderen. Sie glauben also nicht, dass er Selbstmord begangen hat? Nee, das glaube ich nicht. Wo haben Sie ihn denn gefunden? Also das war so. Als ich da morgens hinkam zum Saubermachen, da war der Laden noch abgeschlossen. Da ich aufgeschlossen bin drin, wollte das Licht anknipsen, weil die Vorhänge noch zu waren und es duster war. Aber das Licht ging nicht. Da ich die Vorhänge aufgezogen und dann habe ich ihn da liegen gesehen. Ja, erst wollte ich schreien, aber dann hat er mir so angekickt. So ganz friedlich. So als wollte er mir was sagen. So? Ja, der hatte die Augen offen. Ich hatte das Gefühl, dass der mir was sagen wollte. Wo hat er denn gelegen? Na, auf dem Boden, vom Klavier auf dem Boden. Oh, bei mir klingelt es. Ich muss mal aufmachen. Gut, ich rufe Sie später nochmal an. Na, ich kann Sie ja auch anrufen, wenn Sie mir Ihre Nummer geben. Nee, lassen Sie mal. Ich rufe Sie wieder an. Ach, noch was. Was mir gewundert hat, das war, dass der Deckel von seinem Klavier offen stand. Ja, und? Der war doch sonst immer zu. Und das Klavier war abgeschlossen, damit nur ja keiner rangeht an sein gutes Stück. An sein Klavier hat er keinen rangelassen. Ja doch, ich komm ja schon. Ja, jetzt gehen Sie erstmal aufmachen. Ich ruf Sie dann später nochmal an. Ja, ist gut. Hallo? Oh, sind Sie es? Ja, ich bin es. Ach, entschuldigen Sie, ich dachte schon, ich hätte mich verwählt. Ich wusste, dass Sie es sind. Woher wussten Sie das? Mein Gefühl hat es mir gesagt. Ich höre auf meine Gefühle. Sagt Ihnen Ihr Gefühl, dass Ihr Mann Selbstmord begangen hat? Ach, wissen Sie, mein Mann hielt gar nichts von Gefühlen. Waren Sie mal im Mondschein? In der Bar seines Bruders. Nein, leider nicht. Ja, das war seine Welt. Er hat sie eingerichtet. Er lebte in der Nacht. Ihr Mann war doch Pianist. Ja, ich glaube, er liebte seinen Steinway mehr als mich. Spielen Sie auch Klavier? Ja, ab und zu mal. Als junges Mädchen hatte ich ein bisschen Klavierunterricht, aber ich habe mich nie getraut zu spielen, wenn er dabei war. Was spielte Ihr Mann? Jazz lag ihm am meisten, aber er spielte auch Klassiker. Brahms. Das zweite Klavierkonzert? Ja, das war sein Lieblingsstück. Ah, ich liebe das auch sehr. Wissen Sie was? Sie werden mir langsam unheimlich. Warum? Wir reden miteinander, als würden wir uns schon lange kennen. Ja, eigentümlich. Mir geht es auch so. Wohnen Sie allein? Ja. Das hört man. Warum wollen Sie mir nicht sagen, wer Sie sind? Weil ich Ihnen das noch nicht sagen kann. Einen Augenblick. Ja, wer ist denn da? Haben Sie mit ihr gesprochen? Ja, das habe ich. Und? Ach, nichts Besonderes. Sind Sie sich im Klaren darüber, dass wir keine Zeit zu verlieren haben? Ja, das bin ich. Also, haben Sie etwas zu schreiben? Ja, habe ich. Dann rufen Sie jetzt diese Nummer an. Welche? Die Nummer ist 837426. Moment. 837426. Ja, wer ist das denn? Es ist die Nummer von Conny Schumann. Conny Schumann. Er war mit Bellarmino befreundet. Conny Schumann. Verzeihen Sie die Störung. Keine Ursache. Hallo. Sowas. Hier Conny Schumann? Ja, hier spricht Hans Hartog. Wer ist dort bitte? Mein Name ist unwichtig. Warum haben Sie eben gleich aufgelegt? Verzeihung, ich dachte, Sie hätten falsch gewählt. Nein, ich wollte... Ja, bitte? Sie waren mit Bellarmino befreundet, nicht wahr? Sie meinen Bernhard Studenbecker? Ja, den meine ich. Wenn ich fragen darf, warum interessiert Sie das? Man hat mir gesagt, dass er ermordet worden ist. Wer hat Ihnen das gesagt? Ein Mann. Ein Mann? Mhm. Hat dieser Mann keinen Namen? Doch. Aber ich kenne ihn nicht. So, Sie kennen ihn nicht. Nein, er hat mich angerufen. Und er hat mir gesagt, dass man versucht hat, ihn umzubringen. Man wollte ihn umbringen, weil er weiß, dass man Bellarmino ermordet hat. Und er hat Ihnen nicht seinen Namen genannt? Nein. Hat er Ihnen denn wenigstens seine Telefonnummer gegeben? Nein, auch nicht. Also ein anonymer Anrufer? Ja, wenn Sie so wollen. Und Sie glauben ihm, was er Ihnen gesagt hat? Ja, das versuche ich ja gerade nachzuprüfen. Warum? Ach, wissen Sie... Ich bin einfach neugierig. Warum hat er gerade Sie angerufen? Warum er gerade mich angerufen hat? Tja, das weiß ich auch nicht. Man ruft da nicht so einfach einen Menschen an und erzählt. Warum nicht? Ach, wissen Sie. Sie reden ja auch noch mit mir, obwohl Sie mich nicht kennen und ich Ihnen nicht meinen Namen genannt habe. Sind Sie Journalist? Wenn Sie so wollen, ja, ja, sowas Ähnliches. Glauben Sie mir, Bellarmino hat Selbstmord begangen. Sein ganzes Zimmer hing voller Waffen. Wenn Sie meine persönliche Theorie über seinen Selbstmord hören wollen. Ja, bitte. Wissen Sie, er hat jedem, der es hören wollte, erzählt, dass er Selbstmord begehen will. Und jeder hat ihm Argumente entgegengehalten. Er hat die Argumente gesammelt, so lange gesammelt, bis er alle Argumente auf seiner Seite hatte und niemanden mehr gefunden hat, der seinen Argumenten noch etwas entgegensetzen konnte. Da musste er Selbstmord begehen, sonst hätte er sich selbst widerlegt. Und dann kam noch dazu, dass seine Frau sich von ihm scheiden lassen wollte. Einen besseren Zeitpunkt hätte er sich gar nicht aussuchen können. Patricia wollte sich von ihm scheiden lassen? Ach, Sie kennen sie schon? Ja. Bellarmino war ein Spieler. Er hat mit allem gespielt. Mit dem Geld, das ihm nicht gehörte, mit den Frauen und auch mit seinem Leben. Und er hat verloren. Ein richtiger Spieler spielt, um zu verlieren. Er glaubt an sein Glück, aber nicht an sich selbst. Entschuldigen Sie, aber ich muss unser Gespräch jetzt beenden. Wenn ich Ihnen noch weiter behilflich sein kann, dann rufen Sie mich doch mal an, Herr Hartog. So war doch Ihr Name, wenn ich richtig verstanden habe. Ja. Hallo, Esther. Hallo. Hallo, ist da jemand? Warum melden Sie sich hier nicht? Ich höre Sie doch atmen. Also bitte, wie Sie wollen. Lassen Sie mich zufrieden. Was hast du denn? Was ist denn mit dir los? Ach, du bist es. Sag mal, was war denn eben mit dir los? Wer soll dich zufrieden lassen? Es ist nichts. Bei mir ist alles in Ordnung. Ach, ich höre doch an deiner Stimme, dass du mich belügst. An meiner Stimme? Wieso? Aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass du in Gefahr bist. Sag mir jetzt bitte, was los ist. Gar nichts. Überhaupt nichts. Soll ich zu dir kommen? Nein, nein, nein, nein. Bitte nicht. Bitte heute nicht. Vielleicht morgen. Warum nicht? Ich muss arbeiten. Ich muss noch heute unbedingt eine Sache zu Ende bringen. Du hast wirklich nichts? Nein, ich habe dir doch gesagt, ich habe nichts. Ruf dich heute Abend nochmal an, so gegen 8, ja? Also meinetwegen. Bist du zu Hause oder gehst du nochmal weg? Nein, nein, ich bleib zu Hause. Ganz sicher? Ganz sicher. Also dann bis heute Abend. Bis heute Abend. Tschüss. Tschüss. Warum legst du nicht auf? Warum legst du denn nicht auf? Ich werd mal verrückt. Ja, wer ist da? Ich bin es. Gott sei Dank, dass Sie anrufen. Was ist denn los? Es hat an meiner Tür geklingelt. Na und? Hören Sie, es klingelt wieder. Ja, ich höre es. Warum gehen Sie nicht und machen die Tür auf? Ja, und wenn es der Mörder ist? Nein, das ist er nicht. Woher wollen Sie denn das so genau wissen? Der Mörder klingelt nicht. Ja. Bleiben Sie mal im Apparat. Ich werde aufmachen gehen. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Glauben Sie, dass Sie sich von den Belastungen unserer Zeit befreien können? Ich verstehe Sie nicht. Was meinen Sie? Einsamkeit, Alter, Krankheit, Verbrechen. Wissen Sie, was die Folgen solcher Belastungen sind? Ich verstehe Sie nicht. Täglich nehmen sich 1000 Menschen das Leben. Bis zu ein Drittel der Erdbevölkerung hat nachweisbar psychische Störungen. In den USA verlassen jährlich 1 Million Mütter und Väter ihre Familien. Und wissen Sie, worin die Menschen Erleichterung suchen? Nein. Im Alkohol, durch Beruhigungsmittel, sexuelle Freizügigkeit und Unterhaltung. Doch der Druck ist hinterher der gleiche. Nur die Bibel kann wirklich helfen. Sie können auch für immer frei sein vom Druck unserer Zeit. Die Bösen werden abgeschnitten werden und es wird keine Krankheiten mehr geben. Denn Tod und Schmerz wird es nicht mehr geben. Offenbarung Kapitel 21, Vers 4. Und die Toten werden zum Leben erweckt. Johannes Kapitel 5, Vers 28 und folgende. Und Überfluss wird für alle da sein. Psalm 72, Vers 16. Und sie werden die Wonne finden an der Fülle des Friedens. Wenn Sie einen Besuch oder zwei kostenlose Broschüren wünschen, senden Sie diesen Abschnitt hier bei uns ein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sind Sie noch dran? Hallo. Hallo. Komisch. Schmetterling, Falter, Ostmitteldeutsch, Schmetten, Milchrahm. Nach altem Volksglauben fliegen Hexen in Schmetterlingsgestalt, um Milch und Rahm zu stehlen. Siehe Butterfly. Ich bin es. Ja? Butterfly. Wieso Butterfly? Weißt du, was Butterfly bedeutet? Ja, Schmetterling. Nein, Butterfliege. Bin ich aber lieber eine Hexe. Mal eine Hexe, mal ein Schmetterling. Verstehe ich nicht. Der Schmetterling, nein, ich meine die Hexe, fliegt in Form eines Schmetterlings zu den Menschen, um Milch und Rahm zu stehlen. Hat die Butterfly nicht Harakiri gemacht? Ja, in der Oper von Puccini. Der Schmetterling fliegt hin und her zwischen Leben und Tod. Er symbolisiert die Verwandlung von einer Gestalt in die andere. Und weißt du, was die Hexe symbolisiert? Sie symbolisiert die Wiedergeburt. Ihr Buckel ist nichts anderes als der auf den Rücken gerutschte Bauch einer alten Frau, aus dem sie als Kind wieder neu geboren wird. Weißt du eigentlich, worin der Unterschied zwischen einem Europäer und einem Asiaten besteht? Nein. Stell dir vor, du gehst am Meer spazieren. Oh ja, warte mal. Kleines Mädchen am Strand. Niemand glaubt dir, dass sie fliegen kann. Eine Möwe trägt das Meer allein. Schön, dass sie auch laufen will am Strand mit mir. Austernfischer, Kormoran. Mit wem hast du geredet? Mit deinen Katzen? Nein, ich habe mich gerade am Strand laufen sehen und da fiel mir dein Gedicht ein. Du gehst also am Strand spazieren, ohne mich. Ja. Siehst du, da auf dem Strand liegt eine rote Rose, ein Spazierstock und ein schwarzer Hut. Sie liegen dicht beieinander. Das ist ein Bild wie aus einem Traum. Und was kann es bedeuten? Das ist sehr symbolisch. Hast du diesen Traum geträumt? Das sag ich dir später mal. Willst du aber jetzt wissen? Nein, das geht nicht. Warum geht es nicht? Bitte, ich erzähle es dir später. Sag doch nochmal, was liegt da auf dem Strand? Eine Rose, ein Spazierstock und ein schwarzer Hut. Das ist ja interessant. Was ist daran so interessant? Auch nichts. Aber du hast doch eben gesagt. Also dann tschüss. Karin. Tschüss. Hertog. Sind Sie lebensmüde? Warum? Sie melden sich mit Ihrem Namen. Hören Sie, ich glaube, der Mörder hat schon bei mir angerufen. Und? Nichts. Er hat nur geschwiegen. Aber ich habe ihn atmen hören. Und mit wem haben Sie gerade gesprochen? Haben Sie mit Schumann gesprochen? Warum haben Sie vorhin aufgelegt, als mich der Typ von den Zeugen Jehovas heimgesucht hat? Ich weiß nicht. Die Leitung war plötzlich tot. Und da habe ich aufgelegt. Aber Sie haben ja noch nicht gesagt, mit wem Sie eben gesprochen haben. Ich habe mit einer Freundin gesprochen. Sie haben eine Freundin? Ja. Wieso erstaunt Sie das? Ich dachte, Sie leben allein. Wie kommen Sie darauf? Wenn man Ihre Bücher liest, hat man das Gefühl, dass Sie ein typischer Einzelgänger sind. So hat man das. Mit wem haben Sie dann gesprochen? Dann habe ich mit Herrn Schumann gesprochen, mit Conny Schumann. Haben Sie bei dem Gespräch mit Schumann Ihren Namen genannt? Ja. Warum haben Sie das getan? Ich habe Ihnen doch gesagt... Ja, ich weiß, es war ein Fehler. Wissen Sie, was das bedeutet? Ja, ja. Was hat er gesagt? Er sagt, dass Bellarmino Selbstmord begangen hat. Selbstmord? Glaubt er wirklich daran? Ja, er ist fest davon überzeugt. So, er ist fest davon überzeugt. Ja, genauso wie seine Frau. Die glaubt ja auch, dass es Selbstmord war. Das ist interessant. Wer ist denn nun als Nächster auf Ihrer Liste? Sein Bruder. Was wissen Sie über ihn? Bellarminos Frau hat mit ihm ein Verhältnis. Ja, das haben Sie mir ja schon gesagt. Wusste Bellarmino von dem Verhältnis? Ja, aber er hatte anscheinend nichts dagegen. Warum hat er sich nicht scheiden lassen? Wozu? Es blieb ja in der Familie. Und außerdem... Was außerdem? Bellarmino hatte auch Beziehungen zu Männern. Was glauben Sie? Liebt Patrizia den Bruder von Bellarmino? Bellarminos Bruder ist ein Geschäftsmann. Wenn Sie mit ihm sprechen, werden Sie merken, der weiß, was er will. Ich werde den Bruder gleich mal anrufen. Tun Sie das. Seine Nummer ist 3128168. Ah, 3128168. Noch einen Rat möchte ich Ihnen geben. Lassen Sie sich nicht von ihm einschüchtern. Ja, guten Tag. Ich rufe wegen des Todes von Ihrem Bruder an. Tod von meinem Bruder? Was geht Sie das an? Es besteht der Verdacht, dass er ermordet worden ist. Unsinn, es war Selbstmord. Ich weiß, da steht im Totenschein, aber... Nichts aber. Mein Bruder hat jeden, der es hören wollte, seinen Selbstmord angekündigt. Aber das ist doch kein Beweis. Genauso wenig wie der Totenschein. Sag mal, wer sind Sie eigentlich? Wie kommen Sie auch, ohne nur den geringsten Beweis zu haben, dazu, solche Ungeheuerlichkeiten zu behaupten? Oder haben Sie irgendwelche Beweise? Nein. Dann belästigen Sie mich nicht weiter mit Ihren Hirngespinsten. Ja. Das war aber ein kurzes Gespräch. Ja. Hat er Sie abblitzen lassen? Tja. Der Mann ist wie eine Festung. Ja. Was denken Sie jetzt? Was ich denke? Ja. Wir sind noch keinen Schritt weitergekommen. Ich habe das Gefühl, auf einer falschen Spur zu sein. Wenn Sie jetzt aufgeben, geben Sie sich auch auf. Ich gebe nicht auf. Was wollen Sie jetzt tun? Ich muss nachdenken. Aber Sie haben nicht mehr viel Zeit. Ich weiß. Ich melde mich wieder. Katze ans Telefon. Die Katze, die sitzt schon die ganze Zeit neben dem Telefon und wartet auf deinen Anruf. Du sag mal, ich habe nicht viel Zeit. Ich wollte dich fragen, warum ist dieses Traumbild so symbolisch? Was haben diese Symbole für eine Bedeutung? Die rote Rose meinst du und den Stock und den schwarzen Hut, die ein kleines Mädchen am Strand gefunden hat. Ja. Du, das musst du selber rausfinden. Bitte sag es mir, Karin, es kann sehr wichtig für mich sein. Warum? Bitte. Nein, du, so geht das nicht. Du musst mir schon sagen, was los ist. Bitte glaube mir, ich kann es dir jetzt noch nicht sagen. Ist es was Gefährliches? Nein, es ist nur sehr wichtig. Um was geht es? Bitte, ich sag es dir später. Wann? Vielleicht schon heute Abend, wenn der Fall gelöst ist. Ja, was für ein Fall? Kein Fall, ich muss etwas herausfinden. Was? Was die Sachen da auf dem Strand bedeuten zum Beispiel. Was diese Symbole im Traum bedeuten, das kann nur der wissen, der diesen Traum geträumt hat. Aber die Symbole bedeuten doch etwas. Ja, sicher, abstrakt gesehen ja. Hat jedes Symbol eine Bedeutung, das ist richtig. In unserer abendländischen Kultur, da ist die Rose zum Beispiel ein Symbol für Hochachtung, Verehrung. Und Rot steht außerdem für Liebe. Und in anderen Kulturen ist aber die rote Rose ein Symbol für die Rache zum Beispiel. Und der Stock? Der ist ein Symbol für Aggression. Der kann aber auch ein Symbol der Fruchtbarkeit sein. Der Stock hat unzählige Bedeutung. Und der schwarze Hut? Er schützt den Kopf vor unliebsamen geistigen Einflüssen, vor falschen Göttern und Symbolen. Aber bei den Juden zum Beispiel, Das hat eine ganz andere Bedeutung. Da ist er der Ausdruck ihrer Demut. Dass die Symbole so verschiedene Bedeutungen haben, das kann man sich nur kulturhistorisch erklären. Und in der Psychoanalyse? Ja, wenn du mich als Analytikerin fragst, dann muss ich erst mal wissen, was die Symbole für den Träumer für eine Bedeutung haben. Verstehst du? Was ihm zu diesem Traum einfällt, was vor diesem Traum in seinem Leben geschehen ist und so weiter und so weiter. Ich kann ja nur seine Lücken in seinem Traum auffüllen mit dem, was ich von ihm weiß. Und nun sag mir bitte mal, warum du das alles wissen willst. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich das im Augenblick nicht kann? Du bist wirklich hartnäckig. Ja. Du weißt doch, das ist mein Fehler. Ich habe keine Geduld. Also bis heute Abend. Warum hast du es plötzlich so eilig? Ich erwarte einen Anruf. Also dann, tschüss. Tschüss. Ja? Sie haben mir gesagt, dass Sie nachdenken wollen. Mit wem haben Sie telefoniert? Sagen Sie mal, kontrollieren Sie mich? Kontrollieren? Wieso? Nein. Max? Ja? Sagen Sie mal, wie war das mit dem Unterschied zwischen einem Europäer und einem Asiaten? Das habe ich Ihnen doch schon erklärt. Entschuldigen Sie, ich habe es vergessen. Wie kommen Sie jetzt darauf? Das Bild beschäftigt mich die ganze Zeit. Ein kleines Mädchen geht am Strand spazieren und findet... Wieso ein kleines Mädchen? Ah, entschuldigen Sie, das kleine Mädchen habe ich in das Bild gemalt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat das Meer einen schwarzen Hut, eine rote Rose und einen Stock an den Strand geworfen. Ja. Es war doch eine rote Rose, nicht wahr? Das weiß ich nicht mehr. Und der Stock? War das ein Spazierstock? Kann sein. Ja, ich glaube, Sie haben gesagt, dass es ein Spazierstock war. Habe ich das gesagt? Ja, ja. Aber was soll das alles? Ich finde dieses Bild sehr interessant. Warum? Weil das Ganze eine tiefe Bedeutung hat. Eine Bedeutung? Ja, für einen Asiaten bestimmt. Wissen Sie, ich male hier ein bisschen. Und Ihr Traum hat mir so gefallen, dass ich ihn malen möchte. Mit dem kleinen Mädchen. Ach so. Das Bild haben doch sicher Sie geträumt. Wieso ich? Ja, woher haben Sie das Bild sonst? Das weiß ich nicht mehr. Ist auf dem Bild eigentlich der Himmel zu sehen? Und sind an dem Himmel Wolken? Wolken? Ja, Wolken. Ja, Wolken sind da. Was ist auf dem Bild noch zu sehen? Nichts, sonst ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Sind Sie sicher? Es ist nichts mehr zu sehen. Also, ich sehe auf dem Bild noch einen Schmetterling. Sie sehen wohl überall Schmetterlinge. Wissen Sie, ich habe über Ihr Traumbild nachgedacht. Ich finde es sehr aufschlussreich. Warum? Also, wie soll ich Ihnen das erklären? Also, man kann aus den Symbolen eines solchen Traumes eine Geschichte lesen. Man kann von vorne anfangen oder hinten, mit der roten Rose oder mit dem schwarzen Hut. Das verstehe ich nicht. Na, Sie wissen doch, was der Schmetterling bedeutet. Nein. Er ist das Symbol für Hexen. Sie glauben wirklich, dass man aus diesem Traumbild eine Geschichte lesen könnte? Ja, Hexen können das. Die Symbole haben ja alle eine Bedeutung. Sie sind ein Wegweiser in das Unbewusste des Menschen. Und der Traum ist das Meer, der diese Symbole auf den Strand geworfen hat. Diese Symbole führen in die Tiefe Ihrer Seele. Ach, hören Sie auf. Na, doch, doch, doch. Sie können mir glauben. Erzählen Sie mir die Geschichte. Oh, das ist aber eine lange Geschichte. Erzählen Sie mir diese Geschichte. Wissen Sie was? Kommen Sie mich doch heute Abend besuchen, dann trinken wir zusammen einen Tee und ich erzähle Ihnen die Geschichte, die ich aus diesem Traumbild lesen kann. Na, was ist? Kommen Sie heute Abend? Ich komme. Kablitz. Frau Kablitz, ich habe Sie schon mal angerufen wegen des Todes. Ja, ja, ich sehe schon. Ich habe Sie gleich an der Stimme erkannt. Frau Kablitz, ich habe da noch eine Frage. Sie haben mir gesagt, dass der Deckel von seinem Flügel... Von was die Flügel? Von dem... Nein, ich meine, dass der Deckel von seinem Klavier offen stand. Naja, der Deckel stand offen. So, überlegen Sie mal ganz genau. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen? Herr Stutenbecker lag doch direkt vor dem Klavier, haben Sie gesagt. Nee, nicht direkt. Frau Kablitz, stellen Sie sich mal vor, Herr Stutenbecker wäre sterbend von seinem Klavierschemel gefallen. Nee, nee. Um dahin zu kommen, wo der lag, hätte er Flügel haben müssen. Also, um dahin zu kommen, wo er lag, hätte er von seinem Klavierschemel aufstehen und ein paar Schritte gehen müssen. Hm? Naja, 5, 6 Schritte bestimmt. Und was mir noch aufgefallen ist damals, ja? Da lag auf dem Klavier so ein großer Schlüssel aus Eisen. Ein Stimmschlüssel vielleicht? Ja, sowas kann es gewesen sein. Wissen Sie zufällig, ob der Stutenbecker sein Klavier selbst gestimmt hat? Nee, da hat er immer ihn bestellt. So ein kleinen, so ein buckligen Mann. Der ist aber tot. Der Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt unser Gespräch beenden muss. Bei mir klingelt es. Ja, ja, Abend. Also dann guten Abend. Guten Abend. Kommen Sie herein. Darf ich Ihnen Ihren Mantel abnehmen? Ja. Ja, danke. Wollen Sie mir die Tasche auch geben? Nein, die nehme ich mit. Ich darf vorgehen. Bitte. Setzen Sie sich doch. Danke. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Was? Wie in einer Höhle, in der Sie sich verkriechen können. Finden Sie? Ja. Wie können Sie bei diesem Licht arbeiten? Zum Schreiben reicht es. Also. Wollen Sie einen Kaffee oder einen Tee? Ein Kaffee wäre mir lieber. Ein Cognac dazu? Ja, bitte. Ich glaube übrigens, um Ihnen das gleich zu sagen, dass ich weiß, wer der Mörder war. Sie wissen, wer der Mörder ist? Tja. Wer denn? Der Klavierstimmer. Beziehungsweise der Mann, der sich Bellarmino gegenüber als Klavierstimmer ausgegeben hat. Wie kommen Sie darauf? Weil er seinen Stimmschlüssel liegen ließ. Frau Kabels hat den Schlüssel gefunden. Jetzt muss man nur noch herausfinden, wer der Klavierstimmer war. Wie wollen Sie das machen? Es ist schwer, wenn man das Motiv nicht kennt. Sie sind also davon überzeugt, dass es Mord war? Davon bin ich überzeugt. Ja, danke schön. Ja. Der Tathergang ist mir allerdings noch nicht klar. Aber vielleicht können Sie mir dabei helfen. Wie meinen Sie das? Wie ich es sage. Wir könnten in einer Art Rollenspiel versuchen, uns vorzustellen, wie die Tat abgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen dabei helfen kann. Oft ergibt sich aus den Umständen der Tat auch das Motiv. Natürlich sind das alles nur Hypothesen, aber ich glaube, mit einiger Fantasie kann man sich schon vorstellen, was da zur Tatzeit im Mondschein passiert ist. Also, stellen Sie sich vor, ich bin der Mörder. Also, das Erste, was ich mir überlegen würde, wenn ich die Absicht hätte, jemanden zu töten, wie ich an den Menschen herankommen könnte, ohne dass er Verdacht schöpft. Ja. Nicht wahr? Was glauben Sie, wie man das am besten macht? Sie spielen ja gar nicht mit. Also, ich stelle mir vor, dass das Einfachste wäre, wenn ich ganz legal an mein Opfer herankommen könnte. Wie ich das mache? Ich muss zuerst mal herausfinden, welche Lebensgewohnheiten dieser Mensch hat. Dazu beobachte ich ihn. Und das Prinzip des Mörders ist, ich möchte beobachten und möchte nicht beobachtet werden. Also, ich versuche, etwas über die Lebensgewohnheit meines Opfers zu erfahren. Natürlich sehr vorsichtig. Darauf baue ich dann meinen Plan auf. Ich erfahre, wann er aufsteht, wann er schlafen geht und was er sonst noch so alles macht. Ich stelle natürlich keine Fragen. Nein, die Menschen erzählen alles von alleine. Man muss sie nur auf das richtige Thema bringen. Man muss sie provozieren. Man muss ihnen Angst machen. Wenn sie Angst haben, dann reden sie von alleine. Sie vertrauen auch denen, denen sie nicht vertrauen dürfen. Sie vertrauen sogar ihrem Mörder. Man merkt, dass sie Schriftsteller sind. Glauben Sie denn, dass es so gewesen sein könnte? Das ist mir zu allgemein. Also, ich besorge mir ein Werkzeug. Ziehe mir Arbeitskleidung an und gehe los. Ich stehe vor der Tür meines Opfers und klingele. Der Mörder klingelt also doch. Das Opfer öffnet dem Mörder die Tür. Er bittet seinen Mörder in seine Höhle. Opfer und Täter sitzen sich gegenüber. Soll ich weitermachen? Nein, jetzt mache ich weiter. Jetzt bin ich der Mörder. Und ich mache meine Tasche auf. Genau so eine Tasche wie die, die ich hier bei mir habe. Und was glauben Sie, was ich raushole? Ein Stimmschlüssel. Eine Walter 765 mit Schalldämpfer. Und die richte ich auf das Opfer. Ich habe Sie für klüger gehalten. Wie meinen Sie das? Sie sind auf meine Geschichte mit den Traumsymbolen reingefallen. Jetzt haben Sie sich selbst überführt. Ich denke, Sie wissen schon alles. Ich wusste überhaupt nichts. Die Symbole kann man x-beliebig auslegen. Ich hätte aus dem Traumbild niemals heraussehen können, dass Sie der Mörder sind. Denn nur Sie können wissen, was die Symbole bedeuten und welche Beziehungen Sie zueinander stehen. Ich hatte nur einen Verdacht. Und der kam mir, als es während unseres Telefonats bei mir klingelte und Sie so sicher sagten, der Mörder klingelt Sie nicht. Sie sind ein typischer Intellektueller. Stehen Sie auf. Ich habe gesagt, Sie sollen aufstehen. Wie alle Intellektuellen verwechseln Sie die Idee mit der Tat. Sie haben Bellarmino getötet. Ja. Und er starrte mich genauso an wie Sie jetzt. Der typische Blick eines Opfers. Aber, mein Freund, so einfach ist es nicht zu sterben. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Nein. Ich greife noch einmal in meine Tasche und sehen Sie mal, was ich hier habe. Eine zweite Pistole. Auch eine Walter 765. Hier, fangen Sie sie auf. Passen Sie auf. Die Waffe ist geladen. So. Und nun zähle ich langsam bis drei. Sie sind wahnsinnig. Das hat Bellarmino auch gesagt. Was wollen Sie? Ich helfe Ihnen. Ich verstehe Sie nicht. Wissen Sie, ich habe ein System entwickelt. Ich lasse die Fälle, in denen ich anderen Sterbehilfe leiste, auf wirkliche Fehler in meiner Planung untersuchen. Sterbehilfe? Ja. Ich helfe Menschen wie Ihnen oder Bellarmino. Oder dem Klavierstimmer. Ja. Ich helfe denen, die ihren Selbstmord nicht schaffen. Denen helfe ich zu sterben. Ich habe schon vielen geholfen. Ich habe nie daran gedacht oder davon gesprochen, Selbstmord zu begehen. Aber Sie haben darüber geschrieben. Und das ist für mich dasselbe. Ich habe Ihre Bücher gelesen. Sie haben die gleiche Sehnsucht wie ich, die gleiche Sehnsucht nach dem Tode. Sie haben die gleiche Hoffnung auf Erlösung wie ich. Verstehen Sie mich? Nein, ich verstehe Sie nicht. Sehen Sie, ich habe versucht, mich umzubringen. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Aber ich habe das einfach nicht geschafft. Ich war unfähig dazu. Deshalb helfe ich denen, die es auch nicht schaffen. Ich helfe ihnen zu sterben. Ja, ich helfe ihnen. Verstehen Sie mich? Sie täuschen einen Selbstmord vor, sodass kein Verdacht entsteht. Und weil jeder mal einen Fehler macht bei seiner Arbeit, lassen Sie Ihre Fälle von, wie Sie meinen, potenziellen Selbstmörder nachprüfen. Genau. Das ist mein System. Denn die, die schon an Selbstmord gedacht haben, die kann man nicht so leicht täuschen. Ich will aber nicht sterben. Sie können ja auf mich schießen. Rauskommen Sie aber nur über meine Leiche. Entweder Sie oder ich. Sie sind ein Mörder. Sie töten andere Menschen, weil sie sich selbst nicht töten können. Mord. Selbstmord. Töte ich mich nicht, töte ich andere oder lasse mich töten. Sie als Skorpion müssen doch das Verhältnis zwischen Täter und Opfer kennen. Diese heimliche Liebe des einen zum anderen. Warum haben Sie mich hierher zu sich eingeladen, obwohl Sie wussten, dass ich es war? Der Mörder klingelt nicht. Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Hans Häusler. Die Personen und ihre Darsteller waren Hans Hartog, Eckhard Dux, Max, Peter Roggisch, Karin, Sabine Postel, Patricia Stutenbecker, Ilona Wiedem, Frau Kablitz, Elisabeth Wiedemann, Conny Schumann, Paul Bürks, Mann an der Tür, Peter Schmitz. Ton Peter Jochum. Schnitt Elisabeth Fritz. Aufnahmeleitung Helmut Kaye. Regie Günther Sauer. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks und des Südwestfunks. Am kommenden Mittwoch steht das Hörspiel Jänneke geht baden von Eva-Lia Reinecke auf unserem Programm. Bei einer Bootstour entdeckt Dr. Chang, Freundin des Privatdetektivs Jänneke, zwei Dinge. Jänneke kann nicht schwimmen und die Yacht, auf die sie ihn in höchster Not rettet, scheint völlig leer zu sein, bis auf eine Leiche an Deck. Obwohl Kommissar Dengler die Aufklärung übernimmt, wird Jänneke in den dubiosen Fall hineingezogen. Hören Sie einen kurzen Ausschnitt. Halt jetzt still, ja? Ich schlepp dich dahin. Siehst du die Leiter? Oh Mann, ist mir kalt. Wir haben hier bestimmt ein Handtuch für uns. Hallo? Komisch. Ist denn hier keiner? Entschuldigung? Das ist ein Geisterschiff. Geh mal nach hinten. Hallo? Wir bräuchten hier mal kurz Hilfe. Frau Doktor. Was? Was ist denn? Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr habt hier nicht schon alles angefasst. Doch, klar, wir sind ja totale Anfänger. Da drüben an der Reling ist auch Blut. Das waren zwei Schuss, würde ich sagen, beide von vorn. Sieht so aus, ja. Dem Blutverlust nach zu urteilen, wurde die Arterie am Hals getroffen. Nicht sehr gezielt geschossen, oder? Ja, gab wohl Gerangel. Ihr kommt jetzt bitte mal weg hier. Also, wie war das? Nochmal fürs Protokoll. Du kannst nicht schwimmen, Jänneke. Das war meine Schuld, ich habe ihn reingeschubst. Privatdetektiv Ernst Jänneke kann nicht schwimmen, wurde von seiner Freundin reingeschubst. Mhm. Können wir uns jetzt bitte mal auf die Leiche konzentrieren? Jänneke geht baden von Eva-Lia Reinecker. Am Mittwoch, den 27. Januar um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen zu unserem Programm und den Hörspielpool mit zahlreichen Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter bayern2.de. Fallen slowly taught her where to turn. So walk for a reason, walk in rhythm. They taught her how to burn her gently gone. Her melancholy tone is gone. It's like she broke her bottle and spilled all the poison down. When the clouds are lifting, when the clouds are passing over, well, she'll be breaking through. She had covered herself with night, and she's lightened it with dew. The night was a river, night was a river, with endless twists and turns. She pulled out a box in which thunder roared, and cracked it open on her kitchen floor. Now she's striking the matches, the fire is lit, it's not raining anymore. And she's striking the matches, the fire is lit, the fire's on. I said the fire's on. Tides have fallen, tides have fallen slow. Taught her where to turn, to walk for a reason, walk in rhythm. Taught her how to burn, now gently come. Her melancholy tone is gone. It's like she broke her bottle and spilled all the poison, all the poison down. She pulled out a box in which thunder roared, and cracked it open on her kitchen floor. Now she's dragging the matches, her fire is lit, it's not raining anymore. She's dragging the matches, the fire is lit, fire is on. Oh. tilling in the satisfying sounds. Oh, she was here for the harvest, for the time. She came to burn, she came to shine, to glow. She pulled out a box in which thunder roared and cracked it open on her kitchen floor. Now she's striking the matches and fire is lit. It's not raining anymore. She's tracking the matches. The fire is lit. The fire's on. Nach den 21 Uhr Nachrichten geht es im Dossier Politik